WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt die Karnevalszeit gut überstanden. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Nun sind wir auch wieder da, live jede Nacht hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Und wir starten mit einer freien Themennacht, wie immer dienstags. Und ihr könnt euch gerne melden, 0800 220 50 50 zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt, oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Miriam. Und die Miriam ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo Miriam. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Du bist sozusagen der Nachttalker meiner Jugend- und Studienzeit. Ah. Und ja, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Super. Über was reden wir beiden denn? Ja, also es geht um die schönen Beziehungsprobleme. Wahrscheinlich ein Never-Ending-Thema bei dir. Das leidige Thema. Genau. Ja, das ist bei mir ein bisschen speziell. Ich wollte einfach mal eine unabhängige Meinung sozusagen hören. Leg mal los. Also ich bin 38 Jahre alt. Mhm. Ich habe eine Tochter, die ist 5. Und bis vor kurzem dachte ich, meine Welt wäre in Ordnung. Bis letztes Jahr sozusagen. Und letztes Jahr, ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, das geht. Das klingt sehr charmant. Ja. Schön rauchig, ne? Genau. Also im letzten Jahr ist irgendwie meine Welt dreimal hintereinander zusammengebrochen. Also ich kann jetzt inzwischen auch wieder lachen, aber das ist, also ich habe ein echt schreckliches Jahr hinter mir. Was ist denn passiert da? Also es fing eigentlich damit an, ich bin 2013 wieder schwanger geworden. Mhm. Und ja, das war auch eine ganz normale Schwangerschaft, das war alles wunderbar. Also die üblichen Malaisen, wie mal Rückenschmerzen oder mal ein bisschen kränklich oder so, aber eigentlich alles im grünen Bereich. Ja, und bei einem normalen Vorsorgetermin, 3 Wochen vor dem Geburtstermin, wird man ja ziemlich engmaschig dann auch betreut, kam die Hebamme zu mir und ich hatte eine schlechte Nacht hinter mir mit Rückenschmerzen und aber auch mehr als sonst. Ja, und die Hebammen haben dann eben festgestellt, dass das Baby gestorben war, 3 Wochen vor dem Geburtstermin. 3 Wochen vor dem Geburtstermin. Genau, also wirklich schon ganz 37. Woche, ganz fertig und alles. Was für ein Unglück. Ja, fürchterlich. Und wir sind dann ins Krankenhaus und dann durften wir nochmal nach Hause und ich sollte überlegen, was jetzt mit dem, ob ich das Kind normal kriegen sollte oder was jetzt passieren sollte. Wir haben uns dann gemeinsam, mein Partner und ich, wir haben uns dann dafür entschieden, das Kind normal zu kriegen, also auf ganz natürliche Art und Weise, nicht per Kaiserschnitt. Wir haben schon eine große Tochter, die ist 5 jetzt inzwischen. Und das war eine schöne Geburt und deswegen haben wir gesagt, wir können das auch diesmal zusammen durchstehen. Und ja, das habt ihr auch durchgestanden? Das haben wir auch durchgestanden, auch gut. Das war dann auch schon im Jahr 14? Das war im Jahr 2014, genau. 14, genau. Also ein, das war im März. Also das heißt, das Jahr 14 fing dann mit einem großen Unglück an. Das Jahr 2014 fing mit einem großen Unglück an, aber eigentlich mit einem großen Glück, weil ich ja schwanger war und mir das sehr gewünscht hatte. Und das kam ja so aus dem Nichts, sage ich mal. Ne? Jetzt hast du gerade aber gesagt, da sind noch mehrere Dinge passiert, 14. Ja, genau. Also dann haben wir also diese Trauer, also das Verarbeiten kann man, glaube ich, nicht richtig. Mhm. Oder das braucht einfach, wir sind immer noch dabei, das zu verarbeiten. Mhm. Du bist also mit deinem Freund nach wie vor zusammen? Nee, das kommt jetzt gleich noch. also wir haben das Kind dann beerdigt, wir haben eine kleine Feier gemacht. Wir haben auch gemeinsam getrauert um das Baby. Also uns ist das beiden sehr nahe gegangen. Also nicht nur mir als Mutter, sondern natürlich auch meinem Partner als Vater oder meinem jetzt Ex-Partner. Ja, und dann war ich erstmal krankgeschrieben, weil ich auch nicht fähig war, erstmal zu arbeiten und auch orientierungslos war, was ich überhaupt machen wollte. und ob es nicht eine ganz andere Richtung werden soll. Und dann, was ist denn da mit eurer Partnerschaft passiert, dass du jetzt mit ihm nicht mehr zusammen bist, mit dem du offensichtlich sehr lange zusammen warst? Ja, also genau, also jetzt erstmal nochmal ganz kurz, im September bin ich dann gekündigt worden von meiner Arbeitsstelle. Mhm. Das war dann sozusagen der zweite Hammer. Aber ich habe gedacht, naja, es ist ja nur eine Arbeit. Mhm. Ich habe ja noch ein Kind und einen Mann. Was hast du gearbeitet? Also ich habe im gemeinnützigen Bereich gearbeitet. Ja. Und da fehlen ja immer die Gelder, sage ich mal. Und ein großer Projektträger hat sich da zurückgezogen. Das war auch schon vorauszusehen. Und ich bin die Letzte, die gekommen war. Also war ich die Erste, die gehen musste. Also ein ungeborenes Kind ist gestorben. Du verlierst deine Arbeit. Genau. So, und jetzt verlierst du auch noch deinen Freund. Genau, also... Warum? Ja, ich habe dann eigentlich mich wieder berappelt. Ich habe dann auch freiberuflich wieder was gefunden, arbeitsmäßig. also so im journalistischen Bereich. So Schreiben hat mich eben auch befreit. Und gerade an dem Punkt, wo ich mich berappelt hatte, so 2 Wochen vor Weihnachten, also wo ich auch das Gefühl hatte, es geht auf Weihnachten zu, die Trauer ist auch nicht mehr so groß, ich habe mich ein bisschen gefasst, hat mein Partner mir gesagt, dass er jemand kennengelernt hätte. Mhm. Wie lange warst du genau mit ihm zusammen? So ziemlich genau 7 Jahre. Es ist genau das 7. verflixte Jahr. Er hat jemanden kennengelernt. Genau. Und das führte jetzt dazu, dass ihr getrennt seid. Genau, also beziehungsweise das ist halt, es hat sich nach und nach rausgestellt. Ich habe kaum Infos von ihm bekommen. Ich musste ihm alles aus der Nase ziehen. Also es ist eine Frau, die er schon lange kennt. Er wohnt auf dem Dorf oder er kommt vom Dorf und diese Frau eben auch. Die kennen sich schon seit 20 Jahren und die... Hatten die schon mal was miteinander? Die waren nie zusammen, aber sie haben halt mal geknutscht und wollten immer mal was voneinander. In fernen Jugendzeiten? In fernen Jugendzeiten, vor 14 Jahren oder so das letzte Mal. Und jetzt ist er definitiv mit ihr zusammen? Genau, und... Er hat, was mich halt so erschreckt, ist, dass er uns überhaupt gar keine Chance mehr gegeben hat. Also wie ging das denn? Sagte er, ich habe dir jemanden kennengelernt und ein paar Tage später war er schon weg? Also ich habe natürlich erstmal gekämpft. Also ich habe dadurch, dass er keine Infos rausgegeben hat, habe ich natürlich hinter seinem Rücken versucht rauszufinden, wer das ist. Mhm. Ich habe die Frau kontaktiert, ich habe E-Mails von ihm an sie gelesen. Ich habe mir quasi meine Puzzleteile selber zusammengesetzt, weil er immer gesagt hat, ja, ich soll sie da raushalten, unsere Beziehung wäre kaputt und deshalb wollte er raus, das hätte mit der anderen Frau jetzt nichts zu tun. Warum glaubt er denn, dass eure Beziehung kaputt ist? Also ich sag mal so, eine Beziehung ist immer Arbeit und von beiden Seiten. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ich diejenige war, die jetzt auch therapeutisch an sich gearbeitet hat, aber ich war immer wieder an einem Punkt, wo die Therapeutin zu mir gesagt hat, wir müssen ihren Mann mit ins Boot holen. Sie können hier nicht alleine sitzen. Es reicht nicht, wenn einer kämpft. Glaubst du denn, dass er dich nicht mehr geliebt hat? Nee, glaube ich nicht, weil ich bin ja jetzt auch wieder schwanger. Ach, von wem? Von ihm. Wie bitte? Wie geht das? Ja, also schon seit Oktober. Also wir waren im Urlaub im Oktober. Achso, das heißt, das Kind wurde gezeugt, als ihr noch zusammen wart. Das Kind wurde gezeugt, als wir noch zusammen waren. Und lebt er denn jetzt mit der anderen schon zusammen? Nein, er ist wieder nach Hause gezogen, in sein Elternhaus. Ich meine, ist ja auch praktisch, Hotelmama. Was sagt er denn? Was sieht er denn für eine Perspektive für euch? Ja, überhaupt keine. Also für ihn war von Anfang an klar, er will aus der Beziehung raus. Was sagt er denn über die Gefühle zu dir? Er spricht da gar nicht drüber. Also ich habe natürlich auch versucht, in der Zeit vor Weihnachten mich ihm anzunähern, also auch körperlich, sage ich mal, und auch immer wieder das Gespräch mit ihm gesucht. Aber er weiß, dass du schwanger bist? Natürlich, wir haben zusammen den Test gemacht und in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich gesagt, das wird jetzt ein Baby, wenn wir jetzt nichts dagegen tun. Ich kenne meinen Körper, das ist das 4. Mal, dass ich vom gleichen Mann schwanger bin. Also dennoch sagt er ganz definitiv zu dir, er will nicht mehr mit dir zusammen sein. Genau. Und er geht auch ganz definitiv nicht mit dir zu irgendeiner Beratungsstelle. Genau. Und wir haben uns eben Hilfe gesucht. Also ich bin zu unserem Pfarrer gegangen, der auch damals das Baby beerdigt hat. Mhm. Er ist auch bei dem Pfarrer gewesen. Alle haben zu ihm gesagt, überstürzt nichts. Ihr seid 7 Jahre zusammen. Ihr habt eine Fehlgeburt, ihr habt ein Kind. Dennoch sagt er nein. Und dennoch Und es gelingt dir nicht, näher mit ihm darüber zu reden? Nee, er blockiert total. Wir hatten noch vor vier Wochen einen Termin bei der Diakonie, bei einem Beratungszentrum. Ja. Die mussten uns wegschicken, weil wir einfach verschiedene Ansätze haben. Ich möchte über die Beziehung sprechen, er will raus aus der Beziehung. Da kann selbst ein Paartherapeut nichts machen. Ja, aber dann, Miriam, so hart das klingt, dann kannst auch du nichts mehr machen. Ich weiß, ja. Wenn ihr so viele Anläufe gemacht habt, ich dachte ja, dass der gar nicht zu einer Paartherapie geht, aber immerhin ist er ja mitgegangen. Ja, den einen Tag, ne? Naja gut, aber immerhin war das Resultat so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ich glaube, dann ist der Zug weg, zumindest zunächst mal und für eine lange Zeit. Ja, also er macht halt total dicht. Ich komme überhaupt nicht an ihn ran. Dann kannst du nichts machen. Ich habe immer wieder gesagt, lass uns doch reden, lass uns doch dieses machen und jenes. Ja. Sag's nicht mehr, du nervst den. Ja, nee, tue ich auch nicht. Ich habe das jetzt auch aufgegeben. Also ich habe, seit er jetzt auch ausgezogen ist, beschlossen, also... Du wirst natürlich immer wieder über weite Strecken deines Lebens Kontakt mit ihm haben, wegen eurer Kinder. Richtig, genau. Und da ist jetzt die Frage, welchen Modus ihr findet, wie das funktioniert. Genau. Aber ich glaube, du musst dich wirklich sehr am Riemen reißen und dich zurücknehmen und dieses Thema Beziehung da zunächst komplett cool raushalten. Ja. Sondern ihn fragen, wie regeln wir das, wie machst du das, wie machen wir das und so weiter. Ja, also das Schlimme ist, er ist mir auch noch total aggressiv gegenüber und wird drohend, wenn mal jetzt zum Beispiel das Kind mal bei mir ist, obwohl es bei ihm sein sollte, wenn man mal flexibel ist oder wenn mal einer krank ist oder so. Er ist pampig zu mir, also ich habe überhaupt gar keine Chance, normal mit ihm zu reden. Ja, der hilft nur seriöses Zurückziehen. Ja. Freundlich, sachlich sein, aber mehr auch nicht. Und die Dinge dann erstmal so laufen zu lassen, ja, kann ich dir gar nicht sagen. Das ist traurig, dass es so gelaufen ist. Das tut mir sehr leid für dich und für euch, natürlich auch für die Kinder. Ja. Aber ich glaube, da musst du jetzt durch diese traurige Zeit, musst du durch. Ja. Du musst definitiv durch. Ja, das ist klar. Also ich gebe dir mal meine Psychologie noch mal kurz. Ja, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ja. Also er ist ja jetzt irgendwie in dieser Beziehung oder Affäre da mit dieser anderen Frau oder was auch immer. Die haben das noch nicht so richtig offiziell gemacht, aber das ganze Dorf weiß es ja sowieso schon. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, es gibt ja so Erfahrungswerte. Wie lange halten denn so Übergangsbeziehungen? Kann man nicht allgemein Kann sagen. Kann man nicht sagen. Ne? Klammer dich da auch gar nicht dran fest. Ja. Du musst jetzt in eine Haltung kommen, dass dir das egal ist. Ja, ja, richtig. Und beschäftige dich damit gar nicht mehr. Du rennst da gegen Wände und du tust dir nichts Gutes. Du bist schwanger, du musst dir nur Gutes tun. Ja. Das frisst dich nur auf. Ja. Jetzt ruft die Sabine dich nochmal an. Vielleicht hat sie noch einen Aspekt dazu beizutragen. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Gut, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, dankeschön, tschüss. Schöne Grüße nach Köln, tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, wir sind wieder da. Heute live, gestern waren wir nicht da. Hier ist Tanja. Tanja ist 38. Guten Morgen, Tanja. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Oh, ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet und ich bin verliebt. Du bist verheiratet und bist verliebt, aber vermutlich nicht, so wie du es sagst, in deinen Mann. Genau. Wie lange bist du schon verheiratet? Seit 2011. Oh, noch gar nicht so lange. Nein, aber wir sind seit 10 Jahren zusammen. Ach so, habt ihr Kinder? Ja, 4 Stück. 4 Kinder? Im Alter von bis? Von 20, der älteste ist aber aus erster Ehe und das jüngste ist 2. Oh weia, 4 Kinder. Ja. Das ist viel Verantwortung und viel Arbeit. Ja. So, jetzt bist du verliebt. In wen bist du verliebt? Es ist ein Bekannter von meinem Vater. Wie alt ist denn der Bekannte? 10 Jahre älter als ich. Naja, okay, das ist noch im grünen Bereich. Und danke. Ja, klar, na gut. Du bist 38, dann ist der 48, das ist doch völlig okay. Ja. Aber seit wann? Seit Dezember. Und ist er auch in dich verliebt? Das weiß ich nicht. Ach so, ich dachte, das wäre schon... Eine Affäre, eine heimliche. Ja, ist es eigentlich auch. Er ist auch verheiratet. Aber ihr habt schon was miteinander. Ja. Aber du weißt nicht, ob er auch in dich verliebt ist. Nein. Was habt ihr denn miteinander? Naja, wir treffen uns, ja, ungefähr. Ja, wir treffen uns heimlich nachts und... Wie oft? Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Wie oft trefft ihr euch? Oft. Einmal in der Woche. Wo? Im Zelt. Was, im Zelt? Er holt mich ab und dann fahren sie weg. In ein Zelt? Nein. Im Zelt, ja, in ein Auto. Ihr fahrt dann weg und wo fahrt ihr denn genau hin? Ja, ins Feld bei uns hier, bei mir in der Nähe. Immer, ich spinne nicht jetzt. Hast du Feld oder Zelt gesagt? Feld. Zelt. Im Feldweg. Ein Feld. Mit deinem Auto. Entschuldigung. Ja, nein. Und dann habt ihr Spaß im Feldweg im Auto. Auf dem Feldweg im Auto. Ja, genau. Aber es ist immer nur Sex im Feld. Ja. Nicht immer. Wir treffen uns auch nur, um zu reden. Mhm. Er ist auch in der Beziehung. Er ist verheiratet. Mhm. Hat er denn noch gar nichts über seine Gefühle gesagt, die er zu dir hat? Ja, dass er mich mag und es ist toll, dass ich mit ihm über alles reden kann und dass ich eine tolle Frau bin und ja, so die Männer halt, ne? Dass er dich mag und dass du eine tolle Frau bist, sind so ja, Floskeln, würde ich mal sagen. Das klingt nicht nach, es klingt nicht, du bist mir wahnsinnig wichtig oder ich liebe dich. So klingt das nicht. Ja, genau. Wenn wir auch schreiben, wir können immer noch schreiben, wenn, ich meine, ich kenne seine Frau ja auch und er kennt auch meinen Mann. Alle kennen alle wahrscheinlich, ne? Dein Vater kennt ihn. Und, genau. Aber niemand weiß von dieser Affäre. Nein, nein. Mhm. Nein. Ich meine, mein Vater weiß, dass ich finde, er ist ein toller Mann und. Warum hast du dich denn darauf überhaupt eingelassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich ihn so toll finde. Er ist ehrlich, er ist so ein Mann, er sieht gut aus und er ist so lieb und. Okay, das ist die eine Seite. Ja. Aber ich setze mal voraus, dass du in deiner Beziehung, in deiner Ehe, dann auch eher unzufrieden bist. Ja, er hat auch zu mir gesagt, bist du glücklich in deiner Ehe? Da habe ich dann zu ihm gesagt, bist du glücklich in deiner Ehe? Und dann hat er zu mir gesagt, wäre ich sonst hier? ja. Dennoch möchte ich wissen, ob du glücklich in deiner Ehe bist. Nicht ganz. Schläfst du mit deinem Mann noch? Ja. Wie ist das? Gut. Gut. Ja. An was denkst du, wenn du mit deinem Mann schläfst? An meinen Mann. Mhm. Ehrlich? Ja. Unter uns beiden Betschwestern, ganz ehrlich? Ja. Oder wuschen die Gedanken doch zu dem Lover? Ein bisschen, aber nicht viel. Richtig? Ja, ich habe wirklich viel lange gekämpft um meinen Mann und mein Mann war immer mein Traummann. So, und aber du fährst ins Feld und vermutlich pennt dein Mann dann zu Hause im Ehebett währenddessen. Ja, ja. Was sagt denn dein Gewissen? Sehr schlecht. Mir geht's gar nicht gut. Nochmal im Klartext und ganz, ganz ernsthaft. Was vermisst du in deiner Ehe? Das Freundliche. Das Freundliche? Mhm. Das heißt, dein Mann ist nicht sehr freundlich zu dir? Er zeigt es nicht so. Ich weiß tausendprozentig, dass mein Mann mich über alles liebt und dass ihm das Herz brechen würde, wenn ich sagen würde, ich trenne mich. Aber mir fehlt, dass er mir das zeigt, dass er mich liebt. Hast du ihm das schon mal gesagt, dass dir das fehlt? Ja, habe ich schon. Oft gesagt? Ja, oft. Wenn ich das sage, dann zeigt das mir in dem Moment und auch einen Tag später und dann aber eine Woche später ist wieder alles vorbei und das verletzt mich und... Hast du diesen Gedanken schon so durchgespielt, dass du ihn eventuell verlassen würdest und könntest? Wenn der andere jetzt sagen würde, Tanja, ich verlasse meine Frau, lass uns zusammen sein, was würdest du sagen? Wenn ich keine Kinder hätte, dann ja. Aber du hast Kinder. Wenn, gibt nicht. Mhm. Geht, gilt nicht. Du hast Kinder. Würdest du in der jetzigen Situation sagen, ja? Nein. Dann lass Obwohl, dieser Mann, der tut mir gut. Mhm. Der tut mir einfach nur gut. Und wenn wir auch nur im Auto sitzen und Händchen halten und über alles reden, der tut mir gut. Mhm. Das ist mein Problem. Du steckst in einem Dilemma, Tanja. Du hast, ja. du hintergehst deinen Mann. Dein Mann würde aus allen Wolken fallen, wahrscheinlich, wenn er das erklären würde. Ja. Du wärst genauso sauer, wenn er irgend so etwas machen würde? Oh ja. Du wärst sehr sauer, vermutlich? Oh ja. Ja. So, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht, das frage ich dich. Ja. Ja. Tanja, es ist kein klares Leben, was du da führst. Nein, überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch gar nicht wohl. Eben. Überhaupt und nicht. Immer wenn man ein unklares Leben fühlt, ist das auch zumindest schlecht für einen selbst und für viele andere Menschen auch. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, das aufzuhören mit dem Geliebten? Nicht wirklich. Aber du kannst das nicht parallel so laufen lassen einfach. Nein, ich weiß. Wenn du deinem Mann sagen würdest, ich bin so unzufrieden und da ist jetzt was passiert, was würde der sagen? Was würde der sagen, wenn du beichten würdest? Der wird sich trennen. Bist du sicher? Ja. Mhm. Aber du willst ihn nicht letztendlich verlieren aus deinem Leben. Mhm. Auf gar keinen Fall. Tanja, dann ist der Fall klar. Dann musst du raus aus dieser Affäre. Dann musst du aus der Affäre raus. Du kannst nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Das geht nicht. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass du wahnsinnig in den neuen Mann verliebt bist, dass du den liebst und dass der dich vielleicht auch liebt und dass da Großes passiert, dann hätte ich dir gesagt, ja, dann geh aus der Ehe raus. Aber das ist nicht so. Und du schläfst sogar gerne mit deinem Mann, du magst deinen Mann, der ist nur nicht so freundlich zu dir, der andere tut dir gut, ja. Ja. Ich würde an deiner Stelle es nochmal wirklich versuchen, das Gespräch mit ihm zu finden und ihm nochmal klar zu machen, wie unwohl du dich fühlst mit der Unfreundlichkeit. Mhm. Ginge der mit dir zu einer Eheberatung? Mhm. Das glaube ich nicht. Okay, dann lassen wir das Thema. Nein. Dann lassen wir es erstmal raus. Dann musst du es nochmal machen. Dann musst du es nochmal, damit du hinterher auch sagen kannst, falls es doch kaputt geht. Ich habe alles versucht. Sprich es nochmal an. Sprich nochmal dein Unwohlsein an. So. Das habe ich schon so oft gemacht. Dann geht's für eine Woche gut und dann ist wieder. Tanja, dann lass ein Erdbeben entstehen. Dann sag ihm, ich habe so oft zu dir gesagt, ich bin jetzt schwach geworden, ich habe eine Affäre. Dann ist aber wirklich, dann sind die Karten neu auf dem Tisch und werden gemischt. Dann hab so viel Courage und sag das. Vielleicht kommt dann etwas in die Bewegung, dass es gut ist für alle. Ich hab wirklich nur für dich die beiden Ideen. Nämlich die Idee, dass du es sagst und es mit ihm besprichst und beichtest, in der Hoffnung, dass etwas Besseres bei euch herauskommt. Und du dann aber auch bereit wirst, dich von der Affäre zu trennen. Oder du trennst dich von der Affäre und deckst den Mantel des Schweigens über alles. Nur die beiden Möglichkeiten sehe ich. Es gibt keinen schönen und bequemen Weg daraus. Gibt's nicht. Ja, ich weiß. Dein Mann kennt wahrscheinlich deinen Geliebten auch, ne? Ja, genau. Gibt es da engen Kontakt zwischen den Männern? Das Schlimmste ist, das ist der Chef von meiner Stiefmutter. Der Chef von deiner Stiefmutter? Ja. Also er kennt auch meinen Vater sehr gut und ja, meinen Mann auch vom... Wir sind zusammen in einem Verein und ja. Du gehst auf ganz dünnem Eis und es ist ganz gefährlich, was du da machst. Ja, ich weiß, ja. Er hat bisher das auch noch niemandem gesagt, der Geliebte. Nein. Entscheide dich und entscheide dich schnell, was du machst. Sonst bricht dein ganzes Leben zusammen, wenn du das jetzt einfach irgendwie so laufen lässt und die Bombe geht irgendwann hoch. Ja. Abgesehen von dem moralischen Aspekt, der natürlich nicht zu unterschätzen ist. Mehr kann ich nicht sagen, Tanja. Okay. Ich kann dir nichts Schönes sagen dazu. Ja. Aber du wolltest ja auch einfach eine Meinung von außen mal hören. Genau, deswegen habe ich angerufen. Genau. Dann wünsche ich dir eine richtige und gute Entscheidung, Tanja. Okay, danke für deine Hilfe, ja. Alles, alles Gute. Kriege ich noch ein Autogramm? Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke, ja. Tschüss, ciao. Okay, ciao. 1:25 Uhr haben wir, ihr Lieben. Diese Woche gibt es kein Thema. Aber ich möchte euch schon mal hinweisen auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche, Mittwoch, heißt unser Thema vermisst. Und ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, aus deren Umfeld jemand spurlos verschwunden ist. Gerne könnt ihr uns auch Fotos schicken, die wir dann hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen veröffentlichen von den vermissten Personen. Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden vermissen, der spurlos verschwunden ist. Und dann gerne mit Leuten, die von sich aus freiwillig abgetaucht sind, gegangen sind. Und mit Anrufern, die jemanden sehr vermissen, weil er zu Tode gekommen ist. Das gehört ja auch zum Thema vermissen, weil er einfach nicht mehr da ist. Weil der geliebte Mensch nicht mehr da ist. Vermisst heißt das Thema nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Und ihr könnt uns gerne schon mailen und wie gesagt eben auch die Fotos schicken. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Chris. Chris ist 45. Guten Morgen, Chris. Aloha, Domian. Ich rufe aus Hawaii an. Ach, hallo, Herr Chris. Das ist ja toll. Aus Hawaii. Jawohl. Warum rufst du aus Hawaii an? Weil ich deine Sendung toll finde und ich euch allen mal mitteilen wollte, wie es sich so lebt als Deutscher auf Hawaii. Das ist ja super. Du hörst uns, in der Tat hörst du uns regelmäßig auf Hawaii? Ich höre euch, ich gucke es immer einen Tag später auf YouTube. Ah, verstehe. Und das ist dann so, wenn ich Sehnsucht habe nach Deutschland, gucke ich immer Domi an. Wie lange bist du denn schon auf Hawaii? Ich bin 1999 ausgewandert oder abgehauen. Ja, abgehauen nicht, hört sich blöd an, aber ausgewandert. Also für mich ist es natürlich auch einfach, wenn ich kurz erklären darf. Mein Vater ist Amerikaner. Ah, dann war es kein Problem, reinzukommen. Genau. Ja. Meine Mutter ist Deutsche, die wohnt in Mainz, die singt und lacht. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja. Hast du nicht Sehnsucht nach dem Karneval, wenn du in Mainz, bist du in Mainz groß geworden? Ich bin eigentlich hier in der Nähe von Mainz, bei Frankfurt mehr so in der Richtung. Eigentlich habe ich nicht sehr viel Sehnsucht und es war auch einer der Gründe, warum ich weggezogen bin, weil ich so viel getrunken habe damals immer. Weil du so viel getrunken hast? Generell oder nur im Karneval? Nee, eigentlich bin ich immer noch Alkoholiker, aber ich habe jetzt seit 10 Jahren keinen Tropfen getrunken. Ich höre gerade, Chris, dass wir Bilder haben von dir oder von Hawaii oder was auch immer. Oh, toll. Ja, ich hab, ja. Da sehen wir dich. Aloha. Ich schätze dich so, ja, habe ich gerade schon gesagt, 45, lustig, ja. Genau. Gut. Ein schmucker Mann für die Radio-Zuhörer. Kann ich das danke, du auch. Dann, vielen Dank und dann sehen wir einen schönen Sonnenuntergang. Der könnte zwar auch in der Eifel sein, aber er ist in Hawaii. Das ist auch, ist auch toll. Da ist ein Regenbogen auch. Ja. Auf dem Meer? Den gibt's hier täglich, den Regenbogen. Ach, super. Ach guck, den gibt's täglich. Das ist ja super. Also, du warst oder bist Alkoholiker und bist deswegen ausgewandert? Ja, das war einer der Gründe. Ich war auch nicht glücklich. Also das hat angefangen, ich habe mich nicht wohlgefühlt in Deutschland. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, mein Vater ist Alkoholiker, der hat aber auch schon seit 30 Jahren nichts mehr getrunken. Und waren einfach irgendwie so schlechte Zeiten für mich in Deutschland. Das Wetter war immer schlecht. Ich war schon immer einer, der immer in die Sonne wollte. Mich hat immer irgendwie in den Süden gezogen, ich wollte nach Mallorca immer mal einen Urlaub machen und das Wetter und die muffligen Leute und der Stau und hab gesagt, naja, ich hab ja den amerikanischen Pass. Wie kam denn nicht mal Hawaii? Ich meine, Amerika hat ja viel zu bieten. Es gibt Florida, es gibt Kalifornien, es gibt Texas. Mhm. Warum gerade Hawaii? Ja, ich habe auch in Kalifornien gelebt für 5 Jahre. Ah, das ist schön. Auch sehr schön in der Nähe von Los Angeles. Mhm. Und habe einfach mal Urlaub auf Maui gemacht und bin einfach hier geblieben. Es ist einfach so schön hier. Es ist genau das, was ich suche in meinem Leben. Es ist natürlich nicht für jeden, auf so einem quasi Felsen zu leben, mitten im Meer. Aber mein Lifestyle, es ist alles, was ich brauche. Schönes Wetter, ich bin jeden Tag im Meer, surfen, Wellenreiten. Mach uns nur neidisch hier. Ja. Wie warm ist es denn bei dir heute? Also heute ist es sehr warm. Also ungewöhnlich warm für Februar. Ich bin jetzt gerade hier zu Hause, bin auf dem Weg zur Arbeit später. Ja? Ich würde mal auf 28 Grad tippen. Sehr schön. Sonne? Ja. Ja, pure Sonne, heute kein Wind. Ja. Deswegen ist es so warm. Aber das Schöne an Hawaii ist, normalerweise haben wir immer so ein bisschen Wind. Das heißt, ja, ja. Also, Klimaanlage braucht man gar nicht. Heizung sowieso nicht. Und aber heute ist extrem kein Wind. Wie spät ist es so eigentlich bei dir im Moment? Wir haben jetzt genau 14.30 Uhr und zwar Dienstag, einen Tag zurück. Ah, verstehe. So, hast du denn deinen Alkoholismus dann durch das Auswandern in den Griff bekommen? Am Anfang noch nicht. Ich hatte dann ein paar Deutsche getroffen, die hier auch wohnen und habe dann weitergesoffen mit denen. Und dann habe ich irgendwann mal, bin ich morgens um 4 Uhr auf dem Golfplatz aufgewacht. Es war nach dem 4. Juli. In Amerika ist es ja der Unabhängigkeitstag. Mhm. Da wird ja groß gefeiert, ne? 4th of July. Mhm. Und habe dann wieder so viel getrunken, dass ich wieder so ein Blackout hatte. Also konnte ich an nichts erinnern. Und bin dann auf so einem Golfplatz aufgewacht, in so einem Sandbunker. Um 4 Uhr morgens. Und wusste von gar nichts. Habe dann gesagt, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf. Und das war das letzte Mal, wo ich getrunken habe. Das war 2005. Ach, das 5. Juli. Das hast du dann ohne Therapie und ohne Klinik geschafft? Genau, meine Therapie war dann, ich habe angefangen Golf zu spielen und Surfen zu lernen. Und das war meine Therapie. Wie stark oder wie schlimm warst du denn reingezogen schon in den Alkoholismus? Also wie viel hast du getrunken in deinen letzten Zeiten? In meinen letzten Zeiten, es war nicht so, dass ich jeden Tag getrunken habe, aber wenn ich getrunken habe, bis zum Umfallen, bis zum Blackout, immer. Und über wie viele Jahre zog sich wirklich der intensive Alkoholkonsum? Erst so in den letzten 5 Jahren hier auf Hawaii. Ich weiß auch nicht, in Deutschland hatte ich auch viel getrunken, habe auch einige Probleme gehabt und habe auch oft mich an nichts erinnern können. Und dann ging es weiter hier auf Maui, so am Beach, so Partys gemacht. Mm-hmm. Und dann immer so am Wochenende. Ja. Aber dann immer bis zum, immer, ich konnte nicht aufhören, ich konnte einfach nicht Nein sagen. Dann ist es wirklich erstaunlich, dass du nach so einer Vita, so einer Alkoholismus-Vita, dann es geschafft hast, ohne äußere Hilfe da rauszukommen. Respekt. Ja, danke. Du erzählst was von Party und Golf. Wie hast du das denn alles finanziert? Das ist eine gute Frage, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, du musst doch wissen, wer dein Geld hat. Das ist, wenn man abhängig ist von irgendetwas, dann hat man so ein starkes, so einen starken Willen, dass wenn man was trinken will und oder auch schon ein paar Drogen, so mit Drogen experimentiert, dann findet man immer einen Weg, irgendwie was für sich, was zu verkaufen von seinen eigenen persönlichen Sachen. Mhm. Man findet immer einen Weg, was zu finden, zum Trinken oder Drogen. Aber was hast du denn? Dann, bitte? Aber was hast du denn auf Hawaii, als du denn nach Hawaii gegangen bist, zunächst gearbeitet? Am Anfang habe ich für eine Reisegesellschaft gearbeitet, die hier Deutsche empfangen, also als Reiseleiter, genau. Ich habe also quasi mit TUI, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, TUI. Ich glaube ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mit denen habe ich dann so quasi eine Filiale aufgemacht, wo dann, wenn Leute von Deutschland nach Hawaii kommen, dass ich die begrüßt habe am Flughafen, habe mit denen Touren gemacht, habe die um die Insel rumgefahren. Mhm. Das habe ich für 4-5 Jahre gemacht und habe eigentlich ganz gut verdient, auch von Trinkgeldern gelebt, ne? Ja. Ich muss noch eben mal kurz was Touristisches fragen. Da ich noch nie auf Hawaii war, weiß ich gar nicht die Ausmaße. Wenn man ganz um die Insel rumfährt, wie viele Kilometer sind das? 300 Kilometer. Ah, acht ja, Stunden. Doch. 8 Stunden. Ah ja, denn so klein ist es dann ja doch nicht. Nee, wir haben 100.000 Einwohner. Mhm. Maui jetzt. Und wenn du eine halbe Stunde im Flugzeug sitzt, fliegst du auf eine Insel, wo 1 Million Leute wohnen. Da ist Honolulu. Da ist Honolulu. So. Waikiki, da ist so Hochhäuser und Großstadt und ja. Autobahn, das ist gar nicht so wie Hawaii. Was machst du heute beruflich? Ja, ich habe mich dann also von dem Tourismus so weggesetzt und habe dann angefangen in so einer Galerie zu arbeiten, eine Kunstgalerie. Wir haben mal so eine Stadt hier auf Maui, wo so viele Touristen kommen und da haben sich so über die letzten 40, 50 Jahre Galerien entwickelt, wo Leute so Erinnerungen kaufen, so Gemälde und Skulpturen von Unterwasserwelt. Und also dann habe ich eine Galerie gefunden, wo ich angefangen habe als Verkäufer und habe mich dann hochgearbeitet zum Manager. Ah. Und das ist eine der besten Galerien. Der Künstler ist also sehr bekannt in Amerika. Mhm. Der malt Unterwasserwelt, macht Skulpturen von Delfinen und Wale. Was wir jetzt um diese Jahreszeit haben wir diese Buckelwale, die von Alaska herkommen. Ist ganz toll. Mit fährt mit Boot raus. Ach, und die siehst du, weil die Wale rumspringen. Ach, da wird nur ein Künstler wird verkauft in der Galerie. In meiner Galerie haben wir drei, aber der ist der Hauptkünstler. Verstehe. Und wir haben also einen, der macht nur Unterwasserwelt. Also, ja. Und dann haben wir ein paar, die Sonnenuntergänge malen. Ja. Oder Fotos machen von Hawaii, Palmen und so. Das sind halt Leute, die kaufen Erinnerungen an Hawaii. Und das kaufen dann hauptsächlich Touristen? Genau, und das versenden wir dann weltweit. Ich habe auch ein paar deutsche Kunden, die kommen nicht so oft hier nach Hawaii, so weit halt, ne? Aber das klingt ja so, als würdest du mittlerweile richtig gut Kohle da verdienen. Ich verdiene sehr gut, ja. Ah, ich super. Habe Glück gehabt, dadurch, dass ich auch aufgehört habe zu trinken und habe mich jetzt nur auf meinen Beruf eingestellt, meine Familie, habe ich dann also auch gut sparen können, habe ein Haus gekauft und habe also mein Leben, seitdem ich aufgehört habe zu trinken, vor 10 Jahren hat alles verändert. Das ist ja positiv. Das ist ja eine richtig tolle Bilderbuchgeschichte. Alkoholiker in Deutschland geht nach Amerika, Hawaii und arbeitet sich zu einem reichen Manager hoch. Ja, so reich würde ich also nicht sagen. Na gut, aber wohlhabend. Aber wohlhabend. Ja, genau. Also mir geht's gut. Ich habe also, ich kann alles machen, was ich brauche. Ich habe gut gespart und lebe. Ich bin glücklich. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil super. Das war immer was, nachdem ich was gesucht habe. Die Glückheit im Leben. Und ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nie wieder in Deutschland seitdem. Ich würde aber gerne mal wieder zurückkommen. Meine Mutter besuchen, obwohl meine Mutter kommt immer hierher für 3 Monate. Die bleibt dann, der gefällt es auch so gut hier. Mhm. Die will hier auch wohnen, glaube ich. Aber das wundert mich, wenn du so lange jetzt weg bist, dass du nicht einmal zurückgekommen bist in deine alte Heimat. Ich glaube auch, ehrlich zu sein, Domian, habe ich Angst, dass ich wieder anfangen zu trinken würde da drüben. Ja, ja, da kommen die ganzen Erinnerungen wieder auf. Meine Freunde würden mich abholen vom Flughafen. Die trinken genauso wie ich damals, immer noch. Ja, die haben alle so dicke Riesenwampen. Ja, dann bleib lieber auf Hawaii. Dann ist das, glaube ich, die bessere Lösung. Und hol die Mama rüber und dann ist es gut. Obwohl, wenn ich komme, würde ich im Inkognito kommen mit meinen Kindern. Ich habe jetzt auch 2 Töchter. Ja. Und nur so meinen besten Freunden mal Hallo sagen und aber nie so weißt du, in die Kneipe gehen oder sowas, sondern mehr so meiner Familie zeigen, was so Deutschland an, die schönen Seiten von Deutschland, ja. Das ist klar. Also du bist fest entschlossen, auf jeden Fall in Amerika zu bleiben. Ja, Und auch auf Hawaii. Ja, auf Maui auf jeden Fall. Ja. Wenn ich älter werden sollte, dann vielleicht auch noch eine kleinere Insel, weil es Maui auch schon ziemlich gewachsen ist in den letzten 10 Jahren. Mhm. Wenn man sich so an Inselleben gewöhnt, dann liebt man die Ruhe. Ja. Man hat ja keinen Stau hier, keine Kriminalität, also wenig Kriminalität. Also wer soll hier noch ein Auto klauen? Wo soll sie auch hinfahren mit einem geklauten Auto? Die Leute sind nett, freundlich, offen. Aber Maui wird immer mehr gebaut auch. Ich würde mir dann wahrscheinlich die nächste Insel suchen, die hier in der Nähe ist, Kauai. Die ist noch ruhiger, wenn ich ein bisschen älter werde. Das klingt ja alles sehr paradiesisch und ich finde das auch beeindruckend. Nur ich glaube, ich als Winterfreund und Schneefreund wäre auf Hawaii, glaube ich, nicht gut aufgehoben für immer. Das stimmt, aber wir haben eine Insel, die heißt Big Island Hawaii, da kannst du Skifahren. Da kann man Skifahren? 10, ja, da gibt's einen Vulkan, der ist, wie hoch ist der Moment auf Meter umgerechnet? 4500 Meter hoch. Dann geht das. Da kannst du Skifahren. ich könnte es mir überlegen, vielleicht auch nach Hawaii auszuwandern. Ja, du kannst ja wenigstens mal zu Besuch kommen. Dann melde ich mich bei dir, dann kannst du mir ein bisschen unter die Arme greifen, wenn ich das vorhabe. Ja, kommst du mal vorbei und dann, also ist es nicht für jeden, das muss man schon sagen. Man wohnt auf einer kleinen Insel, ist ganz klar. Ja, ja. Für mich, perfekt. Lieber Chris, das ist sehr schön, dass du dich bei uns gemeldet hast, aus den Fernen, das ist ja sehr, sehr, sehr weit weg von uns hier. Ich weiß. Schöne Grüße ins ferne Amerika, aufs ferne Hawaii. Und alles Gute dir weiterhin und schön, dass wir gesprochen haben. Danke, Domi, es war eine Ehre, mit dir zu sprechen. Danke, super Sendung. Ich grüße ganz Deutschland mit Sonnenschein. Das ist nett von dir. Tschüss, ciao. Aloha, aloha. Tschüss. Aloha klingt ja hier in Köln ein bisschen anders, ne? Da haben wir andere Assoziationen. Hier ist Michael. Michael ist 38. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo, Michael. Um was geht es bei dir? Was ist dein Thema? Also mein Thema, es geht darum, dass ich in eine missliche finanzielle Lage gekommen bin und eine missliche dann, finanzielle Lage. Ja, ja. Und zwar ist mir im Dezember mein 1,5 Jahre altes Auto kaputt gegangen, Motorschaden. So Reparatur von ca. 8.000 €. Dann musste ich Stopp. Ja. 1,5 Jahre. War das ein neues Auto? Ja, es war ein neues Auto. Aber dann gibt es auch Garantie drauf. Ja, das Problem ist aber, dass ich bei VW nicht habe die Inspektion machen lassen und deswegen sagt VW, okay, du hast die in einer anderen Werkstatt machen lassen. Das und deswegen kommen wir nicht für die Garantie mehr auf, beziehungsweise für die Gewährleistung. Das macht nicht nur VW, das machen, glaube ich, alle großen Autofirmen so, wenn sowas passiert. Wieso warst du denn nicht zur Inspektion bei VW? Weil das ein riesengroßer Preisunterschied gewesen ist und ich halt nicht so viel Geld verdiene. Verstehe. So, aber wie gesagt, dann ist noch dazu gekommen, dass ich eine hohe Stromnachzahlung bekommen habe. Mhm. So, hab dann nicht mehr hin und her gewusst, hab dann meinen Chef gefragt, ob er mir helfen kann. Mhm. Er meinte, er würde das machen. Ja, dann sollte ich ihn ein paar Tage später nochmal anrufen. Da hieß es dann auf einmal, seine Geschäftskonten wären dicht. Der kann mir nicht helfen. Aber er hat da jemanden, der Kredite vergeben würde. Und zwar, Bevor du von dem erzählst, noch eine Frage zu dem Auto. Hast du dieses Auto vor anderthalb Jahren bar bezahlt? Nein, das ist auch noch, das bin ich auch noch am Abbezahlen jeden Monat mit über 300 Euro. Ah, verstehe. Wie hoch ist der Neupreis des Autos gewesen? Der Neupreis des Autos liegt bei 39.000 Euro. Oh, das ist aber ein fetter Preis. Ja. Warum kaufst du dir so ein teures Auto neu, wenn du nicht viel Kohle hast? Weil ich damals zu dem Zeitpunkt finanziell noch besser betucht war. Okay, so, jetzt zu demjenigen, der da Kredite angeblich vergeben kann. Richtig, ja. Er meinte dann zu mir, mein Chef, dass er da jemanden kennt, der Kredite vergeben kann. Der würde bei der Kreissparkasse Koblenz arbeiten, wäre dann ziemlich hohes Tier und der könnte über Kredite entscheiden. Auch wenn man einen Schufa-Eintrag hat. Dadurch, dass ich einen Negativ-Schufa-Eintrag habe, habe ich dann gesagt, okay, ich muss irgendwie wieder Strom zu Hause hinkriegen, weil ich auch noch ein Kind habe. Und ich wollte auch den Motor vom Fahrzeug reparieren lassen, damit ich weiterhin zur Arbeit komme. Wie hoch war eigentlich diese Stromrechnung, die du zahlen solltest? 3.500 Euro. Okay. Ja, also eine Nachzahlung, oder? So, und dann meinte er dann zu mir, ja, ist in Ordnung. Ich sag dem Bescheid, du musst dann nur hingehen und damit er das durchboxt, auch mit Schufa-Eintrag, will er 3.000 Euro haben. Für einen 15.000 Euro Kredit. So, dann hat er das Gehalt von mir behalten und ich habe 2.000 Euro mir noch bei Freunden ausgeliehen. Moment, du musstest dem Mann Geld geben, damit der dir einen Kredit gibt. Richtig. So, wie gesagt, ich habe mir dann noch 2.000 Euro bei Bekannten und bei Freunden ausgeliehen. Da hat das dann meinem Chef gegeben. Er hat dann wiederum gesagt, er gibt das dann dem Typen von der Bank weiter. Mhm. Und dann Montag oder Dienstag würde er sich melden, dann müsste ich mit ihm dahin fahren, müsste dann den Kreditvertrag unterschreiben, weil das könnte er nicht für mich machen. Klingt jetzt schon so dubios, dass ich an deiner Stelle da schon extrem vorsichtig geworden wäre. Dem Chef 3.000 Euro geben, damit der denn da irgendwie hinfährt und da irgendwas mangelt. Aber erzähl mal weiter. Ja, ein Problem war aber gewesen, Freunde von ihm haben das wohl auch so gemacht, weil die auch einen Schufa-Eintrag haben. Und da hat er mir versichert, dass das geklappt hat jedes Mal. Ja, wer es glaubt, wird selig. Aber weiter. Ja. So, und wie gesagt, dadurch, dass ich halt in dieser misslichen Lage gewesen bin und wie gesagt auch noch ein kleines Kind habe, habe ich das als meine einzige Lösung jetzt gesehen. Also habe ich mich dann mit meinem Chef getroffen, habe ihm dann die 2.000 Euro gegeben. Er hat mein Gehalt noch einbehalten, so dass man auf 3.000 Euro circa kommt. Mhm. So, hat das angeblich diesem Typen von der Bank gegeben. Montag oder Dienstag sollte ich dann mit ihm runterfahren, sollte diesen Kreditvertrag unterschreiben. Mhm. Und dann habe ich den Montag, den Dienstag abgewartet, weil er wollte sich bei mir melden, mein Chef. Hat er nicht gemacht. Ich habe auch noch den Mittwoch abgewartet und habe dann Mittwochabend angerufen. Da meinte er, ja, er hätte versucht, ihn zu erreichen. Er wäre nicht mehr erreichbar unter der Telefonnummer. Da, wo er angeblich aus der Haustür rausgekommen ist, da würde jemand anders wohnen. Also gar nicht diese Person da, der angeblich bei der Kreissparkasse Koblenz arbeitet. Also es war ein völliger Fake und eine völlige Lüge. Die Kreissparkasse hat damit gar nichts zu tun gehabt. Genau. Und dein Chef hat das Geld einfach für sich einbehalten. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zur Polizei, dann zeige ich denjenigen jetzt an. So, weil ich habe eigentlich. Wie denjenigen? Deinen Chef an? Nein. Den von der Bank, weil ich weiß, dass mein Chef mich verscheißert hat. So, das habe ich rausgefunden. Aber wie gesagt, im Augenblick kann ich da halt noch nichts machen, außer Moment, stopp, habe ich nicht verstanden. Wer hat dich denn jetzt verarscht? Dein Chef? Ja. Also doch der Chef. Ja. Also musst du den anzeigen. Richtig, aber ich habe zu ihm gesagt, weil er darf noch nicht wissen, dass ich drunter rieche, habe ich gesagt, dass ich praktisch hingehe und diesen Typen von der Bank anzeigen. Wann hast du dem Chef das gesagt? Das habe ich dem vor circa 3 Wochen gesagt. Und hast du seitdem nochmal was gehört von dem? Ja, und zwar hieß es dann, ich sollte ihn und seinen Kumpel, der auch angeblich dann Kredit gekriegt hat, da rauslassen Ansonsten, wie gesagt, würde er alles abstreiten. Aber diese Gespräche habe ich alle aufgezeichnet. Mensch, Michael, jetzt muss ich dich aber wirklich fragen. Du bist ein erwachsener Kerl von 38 Jahren. Warum lässt du dich auf so einen Humbug ein? Ja, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Ich rücke einfach nicht mehr hin und zurück. Ja, aber ich verstehe schon. Ja. Das ist mir schon klar. Aber jetzt sitzt du noch mehr in der Tinte. Ja, genau. Warum zum Beispiel ein Termin bei einer Schuldnerberatung wäre das Klügste gewesen? Ja, ein Termin bei der Schuldnerberatung. Das sind seriöse Leute, die hätten dir sagen können, hier so und so und so und so, können sie es machen und die Sache wäre gelaufen. Aber doch nicht so dubiose Geschäfte. Du hättest wirklich in dem Moment schon hätten die Alarmglocken schrillen müssen, als das über deinen Chef laufen sollte. Wenn, dann geht man selbst zur Sparkasse und bespricht das mit den entsprechenden Mitarbeitern. Ja, aber ich weiß ja, dass ich normalerweise bei keiner Bank einen Kredit kriegen würde, weil ich einen Schufa eintrage. Dann wolltest du wieder irgendwas rumlinken und das kommt dann doch irgendwie raus und es ist alles nicht gut gelaufen. Ja. So, und jetzt hast du Schulden über Schulden, die 3.000 Euro sind auch weg und nu? Ja, und wie gesagt, jetzt meinte ich dann zu ihm, ich werde, also zu meinem Chef, ich werde den Namen von ihm bei der Polizei sagen, damit er auch da aussagen muss. Und dann meinte er, er würde sich blöd stellen und wird sagen, er wüsste gar nichts davon. Aber ich habe die ganzen Gespräche aufgezeichnet, die ich mit meinem Chef geführt habe. Okay, und wir haben auch über WhatsApp viel geschrieben über diesen Kredit. Ne? Warst du denn schon bei der Polizei? Nein, ich war noch nicht bei der Polizei gewesen, weil das Problem ist, dass ich noch keine neue Arbeit habe. So, und ich weiß hundertprozentig, wenn ich ihn jetzt anzeigen würde, weil ich weiß ja, dass er mich verarscht hat, dann bin ich morgen arbeitslos. Und dann ist es noch schlimmer für mich. Das heißt, du hast jeden Tag jetzt mit dem auch zu tun? Richtig, ich bin auch gerade auf der Arbeit und bin für ihn am Arbeiten. Da sitzt er aber jetzt wirklich in der Zwickmühle. Ja, weil wie gesagt... Da sitzt in der Zwickmühle. Jeden Tag kriege ich eine größere Krawatte, weil, wie gesagt, ich eigentlich gar nicht mehr für so einen Menschen arbeiten möchte. Allerdings. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man die Konten vom Finanzamt dicht gemacht bekommen hat, und man kriegt mit Mühe und Not 9.000 Euro angeblich zusammen, damit die Konten wieder aufgemacht werden, dann kann ich nicht verstehen, wie man sich dann ein nagelneues Auto leisten kann, bar bezahlt, wie man sich ein riesengroßes Firmenschild... Egal, jetzt geht's ja um dich. Ich überlege das gerade, wie du dich am klügsten... Darf der dir kündigen, wenn du ihn anzeigst? Das weiß ich gar nicht, wie das juristisch ist. Ja, das Problem ist ganz einfach, ich hatte ihm gesagt, dass ich den Namen von einem Freund bei der Polizei angeben will. Und dann meinte er zu mir, weißt du was, wenn du das machst, zeig uns alle an, zeig meinen Kumpel an, zeig mich an, weil wir werden zur Polizei gehen, du hast sowieso keine Beweise in der Hand. Ne? So, und heute Abend bringst du deine ganzen Klamotten ins Büro und einen Schlüssel, so, und dann war es das für dich. Also er hat mich gekündigt, ja. Und dann rief er dann 10 Minuten später an und meinte, pass auf, wir kennen uns jetzt schon so lange, wir sollten uns jetzt erstmal beruhigen. So, Michael, ich rate, hat das wieder zurückgenommen, die Kündigung? Ja. Ja, ich rate dir dringend, mit einem Anwalt darüber zu sprechen. Dringend, dringend, dringend, dringend. Lass dich da richtig juristisch beraten, was du da in der Hand hast, damit du aus diesem Schlamassel rauskommst. Du musst mit einem Anwalt reden, wie du dich da jetzt klug verhältst. Und zum anderen, was deine finanzielle Angelegenheit anbelangt, solltest du jetzt sehr schnell zu einer Schuldnerberatung gehen. Damit dir Fachleute da helfen. Anwalt, Schuldnerberatung. Dringend, schnell, schnell. Damit du gar nicht weiter erpresst wirst oder in dieser misslichen Lage bist. Dann werde ich das mal. Ja, wir werden dich gleich nochmal zurückrufen, Michael, wegen und geben dir noch die eine oder andere Adresse an die Hand, wo du dich noch kundig machen kannst. Ja. Und dann nimm dir so schnell wie möglich einen Anwalt. Wenn du jetzt wenig Kohle hast, da gibt es auch Möglichkeiten für Leute, die kein Geld oder wenig Geld haben, dass sie da eine gute juristische Beratung kriegen. Das werden wir dir gleich alles erklären, okay? Ja, das wäre super. So machen wir es, Michael. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Gut, vielen herzlichen Dank. Viel Glück und komm gut aus dieser Sache raus. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Und schon geht's weiter mit der Caroline und die ist 35. Guten Morgen, Caroline. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Caroline. Domian, erstmal schön, dass es dich gibt. Sehr nett, vielen, vielen Dank. Sehr nett. Genau. Liebe Caroline, um was geht's bei dir? Wir haben schon mal telefoniert 2009, Und zwar ging es da um Alkohol und um Gewalt in der Beziehung. Mhm. Und du hattest mich damals auch angesprochen, warum ich mit dem Kerl noch zusammen bin und weil ich deswegen so viel trinke und Depressionen und so weiter. Du wurdest von deinem Freund geschlagen? Auch, ja. Ich hatte damals ihn erwischt mit einer Bekannten von mir. Mhm. Wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern können, ne? Im Detail ist nicht mehr, nein. Nee, klar. Und du hast es dann auch gar nicht verstanden, warum ich mit ihm noch zusammen bin und hast eben auch gesagt, ja, ich soll Therapie machen und so weiter. Mhm. Und ich habe aber durch das, dass ich das nicht wirklich verarbeiten konnte, habe ich immer weiter getrunken und habe mich dann auch gesteigert und gesteigert mit dem Trinken. Bis wie hoch hast du dich gesteigert? Ja, also es ist so gewesen, dass ich anderthalb Flaschen Wodka getrunken habe, jeden Tag. Anderthalb Flaschen Wodka? Ja, also diese 0,7er Flaschen. Mhm. Also ich konnte gar nicht mehr ohne. Also ich war... wenn ich aufgewacht bin, hatte ich schon ein Level beieinander, hab gezittert, hab Schweißausbrüche gehabt, ich hab nicht mehr scheiden können, also es war wirklich extrem. Du hast kein Kind? Ich habe zwei Kinder. Du hast zwei Kinder. Die lebten auch in dieser Zeit bei dir? Ja. Ja. Die haben auch, ich sag mal, einiges mitgekriegt. Der Große, der war damals, muss ich überlegen, 9. Mhm. Ja, 8 oder 9, hat halt mitbekommen, dass ich immer wieder dann eingeschlafen bin, auch tagsüber. Mhm. Oder dass ich ganz verwirrt war, dass ich die Kinder tagsüber mal ins Bett schicken wollte. Mhm. Wie alt war der oder die Kleine zu der Zeit? Der Kleine, der war 5, 6 mhm. so rum. Ja, einmal hat mich dann der Große auch gefunden, wie ich bewusstlos im Wohnzimmer gelegen bin. Es war also so eine Zeit, ich schäme mich eigentlich. Wie hat denn dein Partner darauf reagiert, dass du so stark alkoholabhängig warst? Also ich sag mal, der ist ja nicht ganz unbeteiligt damit dran gewesen, dass ich so weit gekommen bin. Mhm. Und wie hat er reagiert? Also jetzt im Nachhinein sehe ich das so, dass er so ja wie ein Co-Abhängiger dann reagiert hat. Mhm. Also erst einmal versuchen, entweder alles zu verstecken, oder dann eben mit der Trennung drohen oder dann eben den Alkohol immer wieder heranschaffen, weil es mir dann einfach besser ging. Mhm. Und ja, das ist, ich war dann schon immer in ärztlicher Behandlung, also ein Hausarzt zumindest. Dann hat man auch eine Paartherapie gemacht, dass man das verarbeiten konnte, was da eben dann auch an Gewalt zwischen uns stand. Wurde in der Paartherapie auch über den Alkoholismus gesprochen? Auch, ja. So, jetzt ist 2015 schon. Ja. Was ist jetzt, du klingst ja völlig, völlig entspannt und gesund. Was ist passiert? Wie geht's dir heute, Caroline? Heute geht's mir sehr gut, muss ich sagen. Das war ein langer Weg bis hierher. Ich habe also 2011, vielleicht kann ich das noch dazu sagen, 2011 habe ich eine Leberpunktion machen lassen, weil ich hatte also schon komplett gelbe Augen und so weiter und das war also wirklich kurz vor knapp. Ich wusste aber damals dann nicht, Entschuldigung, dass die Leber da bei der Punktion verletzt wurde. Warum macht man eine Leberpunktion und überhaupt, was genau ist das? Das heißt, es wird quasi wie ein Millimeterstich durch die Bauchdecke gemacht und wegen dem Verdacht auf Leberzirrhose. Also wird ein Stückchen rausgenommen? Ja, also das sind, ach Gott, das sind Partikelchen, also minimal. Mhm. Und weil die hatten eben gedacht, dass bei mir schon eine Leberzirrhose ist, war es aber nicht. Und ich dachte eben nach dem Ergebnis, ja okay, so ich trinke halt jetzt mal weiter, dann geht es mal wieder besser. Mhm. Und aber ich hatte dann, wie gesagt, die Leber wurde damit verletzt und das hat keiner gemerkt. Das heißt, die hat innerlich zum Bluten angefangen. Mhm. Und ich hatte dann ein fußballgroßes Bluthämatom im Bauch. Ein fußballgroßes? Ja. Und hast währenddessen also noch getrunken? Damals hatte ich dann noch getrunken. Also ich habe das nicht wirklich registriert, was dann da im Bauch... Also man verliert ja auch als Alkoholiker, verliert mal völliges Körpergefühl. Mm, mm. Und ist da jetzt ein großer Bauch oder ein kleiner oder tut irgendwas weh? Ja, ich musste dann notoperiert werden. Die haben mir dann Bauch aufgeschnitten und ja. das Hämatom entfernen müssen. Gab es denn dann irgendwann ein Ereignis, von dem aus du gesagt hast, jetzt hat sich mein Leben geändert, dass der Schalter gekippt wurde? Ja, eigentlich sollte dafür dann diese Reha sein. Also nachdem das mit dem Bauch war, und das war eine Reha für Psychosomatik und Suchterkrankung. Mhm. Aber ich muss sagen, das hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gebracht. Ich habe Elend gesehen, wie schlimm das andere noch gegangen ist oder was in meinem Leben eigentlich in Ordnung war. Oder also, es ist so ein bisschen Gehirnwäsche gewesen, muss ich sagen. Also, das heißt, du hast diese schwere Operation überstanden. Die haben den Fußballgroßen, das Hämatom rausgenommen aus dem Bauch. Ja. Warst du in der Reha und hast dann wieder angefangen zu trinken? Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, aber was ist dann passiert? Was ist passiert, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Ja, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe dann an dem Wochenende, weil es ist immer so, dass alle 14 Tage die Kinder bei ihrem Papa waren. Und an dem Wochenende, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es war mir einfach alles zu viel. Ich konnte einfach nicht mehr, ich habe gemerkt, okay, ich bin kurz vorm Tod. Also ich war jetzt im Koma gelegen und so weiter. Und wenn ich jetzt nicht umkehre, dann passiert es nicht mehr. Dann sind meine Kinder ohne Mama. Und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt. Ich habe mir an dem Wochenende, habe ich mir bewusst nochmal, ich glaube, 3 oder 4 Flaschen Wodka gekauft. Und habe die jetzt getrunken? Bewusst auch getrunken. 3 oder 4 Flaschen? Dann hast du einen Promillepegel von? 4,1. Von 4,1? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Woher weißt du, woher weißt du diese Zahl? Das habe ich auf dem Bericht, also ich habe mich ja selber einliefern lassen, beziehungsweise habe da angerufen. Und das habe ich auf dem Bericht, also ach was so, die vom Krankenhaus mir dann mitgegeben haben. Du hast dir diese 4 Flaschen oder 3 Flaschen Wodka reingezogen, was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube, ich wäre tot danach. Ja. Dann hast du noch den Krankenwagen angerufen und die haben das festgestellt. Ja, und genau, und da habe ich ja dann eben einen Bericht mitbekommen und da steht dann dieser Wert drauf. Ich bin wirklich nicht stolz drauf, ich finde es eigentlich erschreckend. Und was ich noch erschreckender finde, dass drauf gestanden ist, dass ich kooperativ war, dass ich weinerlich überlagert, depressiv überlagert war und sehr zuvorkommend. Also das ist so unglaublich, weil ich noch so ansprechbar war. Absolut. Also die haben mich auch hier nicht rausgetragen, sondern ich bin rausgelaufen. Absolut, also, irre ist das. Aber das hat dich aufgerüttelt. Ja. Und kann man sagen, dass seitdem es bergauf ging? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist heute trocken? Ich bin trocken seit Mai 2013, ja. Gratulation. Große Dankeschön. Gratulation. Große, das ist wirklich eine große Leistung, wenn man so tief unten gelegen hat. Ist das grandios. Wirklich großes Kompliment, Caroline. Wirklich. Danke, du, Jan. Was ist mit deinem Partner? Also wir haben wir sind nicht mehr zusammen, wohnen aber beide im gleichen Ort. Das heißt, wir sehen uns auch. Mhm. Wir sprechen auch manchmal über Telefon oder wenn man sich so sieht. Er trinkt immer noch und das merke ich sofort. Ich kann das nicht mehr abhaben. Also ich möchte dann auch gar nicht lange weiterreden. Mhm. Und deine Kinder sind bei dir? Die sind da, genau. Ja. Mit dem Großen kann ich jetzt offen drüber sprechen, warum Mama war das damals so oder warum bist du jetzt eigentlich immer wieder glücklicher oder warum hast du zum Beispiel so viel zugenommen, Mama, schau mal auf dem Bild, warst du doch viel dünner. Mhm. Ja, und dann sage ich, da war aber die Mama noch krank, ne? Mhm. Weil wenn man den ganzen Tag wirklich nur säuft dann und Galle rausspuckt und rauskotzt. Oh, Caroline, ich muss es wirklich nochmal sagen, da habe ich großen Respekt vor deiner Lebensleistung, die du jetzt da geschafft hast. Vielen Dank, Dankeschön. Mann, das ist ja wie ein neues Leben, was du dir da selbst geschenkt hast, indem du diesen harten Weg gegangen bist. Ja. Es ist halt ein bisschen noch was an der Psyche hängen geblieben. Mhm. Aber da bin ich auch in Behandlung. Ich habe meinen Psychiater, ich habe meine Psychotherapeutin, ich bin noch bei der Suchtberaterin. Also, also bist du noch in guten Händen. Ja, das fällt mir zwar alles oft ein wenig schwer, weil einen Führerschein habe ich in der Zwischenzeit auch verloren gehabt, ne? Mhm. Aber es geht. Caroline, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik im Hintergrund. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin, mit der Sabine sprechen? Oh nee, mir geht's so gut. Dir geht's so gut, wunderbar. Dann danke ich dir sehr herzlich für die Rückmeldung und wünsche dir für alles weitere viel Glück und toi toi toi. Vielen Dank und tschüss. Du mach weiter so. Dankeschön, Karin. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.